Schaut man in den Mund eines Menschen, sieht man dort Lügen. Sie wimmeln dort wie Maden, die darauf warten, Flügel zu kriegen. Die Welt ist irre geworden. Ein Mann könnte von Sonnenauf bis Sonnenuntergang töten. Und sein Werk wäre trotzdem nie beendet. In einem schwarzen, nassen Schmerz.